Schön, euch alle wieder hier zu sehen. So früh am Morgen aus dem Bette, um vom Herrn zu hören. Das zeigt, dass wir hungrig sind. Wisst ihr, ich bin ja noch jung. Und das ist immer relativ, nicht wahr? Manchmal sagen Leute, man ist so alt, wie man sich fühlt. Dann an manchen Tagen bin ich schon alt. Aber heute bin ich noch jung. Aber ich bin zwar noch jung, aber ich habe einiges gelernt in meiner Zeit, mit der ich mit dem Herrn gegangen bin. Und eines der Dinge, die ich gelernt habe, ist, dass der Herr reagiert auf den Hunger in unserem Herzen. Wenn wir hungrig sind nach Gott, wenn wir Hunger haben nach seinem Wort, wenn wir so richtig hungrig sind nach seiner Gegenwart, dann wird der Herr immer darauf reagieren. Es ist ein Phänomen, dass Gott liebt es, wenn wir einfach hungrig sind nach ihm. So, eine meiner Lieblingsbibelstellen dazu ist Jakobus 4, Vers 8. Nahet euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Und ich, von mir habe ich so das Bild, ich gehe einen Schritt zu Gott und er läuft mir so richtig entgegen. Und es ist schön zu sehen, dass wir Hunger haben. Gott hat Berlin nicht vergessen. Ich bin Österreicher und eigentlich, ich habe die Deutschen gern und liebe die Deutschen. Aber ich bin doch Österreicher. Und als Österreicher bin ich von frühester Kindheit an, hatte ich ein unwahrscheinliches Verlangen, Österreich für Jesus zu erreichen. Und ich habe mich sehr früh bekehrt, wurde mit 12 Jahren im Heiligen Geist getauft und wollte einfach mein Land für Jesus erreichen. Das war mir eines der wichtigsten Dinge. Und darum war es ja für mich unerklärlich, warum Gott mich nach Amerika schickt. Ich wollte Österreich niemals verlassen. Aber in den letzten 15 Jahren bekam ich mehrere Prophetien, mit denen ich nie etwas anfangen konnte. Und ich habe sie einfach so stehen lassen. Und die Prophetien hatten alle zu tun mit meinem Leben und meinem Dienst und Deutschland. Und ich habe einfach immer so gesagt, okay Herr, ich lasse das einfach so stehen. Und wenn du wirklich mich in Deutschland haben willst, dann musst du mich halt irgendwann auch nach Deutschland schicken. Und jetzt bin ich in Deutschland. Ich habe sogar einige Prophetien bekommen von Leuten, die mich gar nicht gekannt haben, die gesagt haben, der Herr hat mir gezeigt, er wird dich einmal nach Berlin schicken und du wirst in Berlin predigen. Und ich habe mir immer gedacht, ich und Berlin, wie soll denn das gehen? Jetzt bin ich in Berlin. Ich möchte euch, ich fühle mich auch sehr herzlich willkommen, ich fühle mich herzlich aufgenommen, ich fühle mich so richtig, wie man bei uns in Österreich schon so schön sagt, ich fühle mich so richtig sauwohl bei euch. Versteht ihr das in Deutschland auch? Ihr sagt, glaube ich, Buddelwohl, oder? Auch sauwohl? Gut, gut. Es geht hier um das Prophetische hier bei diesem Seminar und heute Nachmittag um Heilung. Ich freue mich besonders. Ich habe gestern beim Hinausgehen hat mich ein Mann noch geschnappt. Zwei Leute haben mich geschnappt. Eine Dame hat gesagt, ich traute mich nicht zu dir kommen, weil meine rechte Schulter ganz verletzt ist. Und wir beteten dann und Jesus heilte ihre rechte Schulter. Und dann war ein Mann da, der hat gesagt, du kannst du auch Bluthochdruck heilen? Und ich habe gesagt, ich kann keinen Bluthochdruck heilen, aber ich kenne jemanden, der das kann. Jesus kann das sehr gut wegmachen. Und ich habe gesagt, er ist, soweit ich das richtig verstanden habe, kein Christ und war auch noch nicht hier. Ich weiß nicht, ist der Mann hier mit Bluthochdruck? Er hat gesagt, er wird heute Abend kommen zum Heilungsveranstaltung. Ich habe gesagt, komm zurück und wir beten für dich und Jesus wird den Bluthochdruck dir wegnehmen. Jesus wird viele Wunder tun, davon bin ich überzeugt, weil es ist so seine Art. Und wisst ihr, ich bin ein einfacher Steirer. Und ich lese halt die Bibel so und habe als Kind schon gesagt, naja, wenn das so drin steht, dann muss das doch so stimmen. Sonst würde es ja da nicht so drinnen stehen. Und ich habe als Kind, kann ich mich erinnern, meine Eltern haben mir so Bilderbücher gekauft mit Geschichten von Elia und Feuer vom Himmel und Daniel in der Löwengrube und David und Goliath und so weiter. Und ich war ein kleiner Junge und ich habe mir gesagt, na Gott, wenn ich dich nicht als den gleichen Gott erlebe, dann möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Weil wenn du das so in der Bibel hineinschreibst und wenn die das so erleben konnten, muss das auch für mich so erlebbar sein. Und wenn es für mich nicht so erlebbar ist, habe ich eigentlich kein Interesse, mit dir irgendetwas zu tun haben. Weil dann ist ja das Buch, das du geschrieben hast, nicht authentisch. Das war so meine Gedankenzüge als 7-, 8-, 9-jähriger Junge. Und von dem habe ich mich auch nie abbringen lassen. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass Gott alles, was er sagt, auch meint. Gott sagt nicht etwas, was er nicht meint. Das Problem ist unser verkrustetes Denken und unsere verkorkste Denkweise, wie man in Englisch so schön sagt, your stinking thinking. Und wenn man das ein bisschen in den Griff bekommt, und dann können wir schon wirklich viel mit Gott erleben. Und zum Beispiel, Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, bin ich gegenwärtig unter ihnen. Wenn wir das wirklich glauben, ist Jesus jetzt gegenwärtig hier. Er kommt doch nicht hierher, um mir beim Predigen zuzuhören. Er ist das lebendige Wort. Jesus ist nicht gegenwärtig, weil er sagt, jetzt höre ich mir mal den Steirer beim Predigen an. Sondern Jesus ist gegenwärtig, um dir zu begegnen. Wo immer Jesus war, hat er Menschen berührt, ist er Menschen begegnet, hat er Dinge verändert. Und genauso ist er auch heute hier. Wir müssen einfach erwarten, dass er das tut und dass er uns begegnet. Ich möchte einige Dinge noch über das Prophetische weiterhin lernen heute Morgen. Einige Dinge, die einfach wichtig sind, dass wir sie verstehen im Zusammenhang mit dem Prophetischen. Das erste ist, wenn Gott uns etwas verheißt, dann müssen wir glauben, dass er es tun wird und tun will. Wisst ihr, und das ist ja so eines der geistlichen Paradoxe, die ich persönlich sehr liebe. Die Souveränität Gottes und mein Zusammenarbeiten mit dem souveränen Gott. Gott braucht mich ja im Grunde genommen nicht. Gott kann alles machen. Gott kann jeden Menschen selbst evangelisieren, wenn er das so wünschte. Er kann jeden Menschen erscheinen. Gott ist souverän, Gott ist allmächtig. Es ist nichts, das unser Gott nicht kann. Dennoch sagt Gott, aber ich möchte nicht ohne dich etwas tun. Die Geschichte in Apostelgeschichte 10 ist so wunderbar, wo Petrus da oben sitzt, weil er hungrig ist, kommt dann eine Verzückung und er erlebt dann dieses Gesicht, das er da so sieht, diese Vision, wo das leinene Tuch vom Himmel kommt und die Stimme sagt, steh auf, schlachte und iss. Und er sagt, nein, ich habe noch nie so was Unreines gegessen. Und dann wird er beauftragt, hinzugehen, um diesen Mann das Evangelium zu verkündigen. Und ein Engel ist diesem Mann nahe erschienen, der gesagt hat, geh und hol dir den Petrus. Der ist im Haus des Gerberers. Warum hat der Engel ihm nicht gleich das Evangelium gepredigt, wenn er schon zu ihm gekommen ist? Warum hat Gott alles so scheinbar kompliziert gemacht? Weil Gott möchte und Gott will und Gott wird immer mit uns Menschen zusammenarbeiten. Und wir müssen verstehen, wenn Gott uns etwas verspricht, wenn Gott uns eine Prophetie gibt, wenn Gott uns eine Verheißung gibt, dann müssen wir Gott auch 100% zutrauen, dass Gott das tun wird, was er gesagt hat. Wir brauchen es nicht erfüllen, wir müssen glauben, dass er es erfüllen wird. Dieser Glaube ist ganz wichtig. Wisst ihr, Glaube bringt alles, was im übernatürlichen Bereich existiert und real ist, bringt es in unsere natürliche Welt. So wie ich euch gestern Abend erzählt habe vom Knie meiner Frau, es hilft dir nichts, wenn es im Himmel ist. Weil wenn sie einmal im Himmel kommt, hat sie sowieso einen neuen Körper. Da braucht sie kein neues Knie mehr. Wir müssen alles, was im Übernatürlichen existiert und real ist, in unsere natürliche Welt hereinbringen. Und dazu ist der Glaube eben notwendig. Und wenn Gott uns unsere Verheißungen gibt, Verheißungen schenkt, Prophetien gibt, dann müssen wir glauben, Gott ist in der Lage, Gott will, Gott wird alles tun, was er mir versprochen hat. Und diesen Glauben müssen wir einfach auch an den Tag legen. Aber da ist ein großer Faktor, der in vielen Menschenleben so eine große Rolle spielt. Und das ist der Zeitfaktor. Wir leben so sehr in dieser Dimension der Zeit, an die wir so gebunden sind und an die wir uns ja auch halten müssen. Aber da wir so sehr in dieser Zeit so intensiv leben und so davon getrieben sind, vor allem in unseren europäischen Ländern mehr als in einigen anderen Ländern, wo ich bin, wenn die sagen, der Gottesdienst beginnt um 7, dann kommst du um 7 und ist kein Mensch da, dann warten die halt einmal und Leute kommen halt dann, wann sie kommen. Und irgendwann geht dann halt das auch los. Aber in unseren westlichen Ländern, in unserem Gedankengut, sind wir doch sehr an die Zeit gebunden. Aber wisst ihr, ich habe eines gelernt, Gottes Uhr tickt etwas anders als meine. Meine Uhr tickt ganz anders als die Uhr Gottes. Jesus hat zum Beispiel in die Offenbarung klar gesagt, siehe, ich komme bald. Wann war das? Vor etwa 2000 Jahren. Also wenn Gott dir verspricht, dass er dir bald etwas geben wird, wann wird das sein? Bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Gott hat Abraham einen Sohn versprochen. 10 Jahre später hatte er noch keinen Sohn. Aber das Versprechen war klar. Und ich habe in meinem Leben schmerzhaft durch Fehler lernen müssen, dass Gottes Uhr anders tickt. Aber habe es ähnlich gelernt. Wisst ihr, es gibt ja drei Arten und Weisen, wie man das Leben leben kann. Man kann das Leben auf die vernünftige Art und Weise leben, da lernt man von den Fehlern der anderen. Das ist die vernünftige Art und Weise, das Leben zu leben. Man kann das Leben auf die normale Art und Weise leben, da lernt man aus eigenen Fehlern. Die meisten von uns leben so das Leben normal. Wir laufen uns die Nase an, wir machen Fehler, wir lernen daraus. Und dann gibt es halt noch die unvernünftige Art und Weise, das Leben zu leben. Wir lernen gar nicht. So, das ist die Art und Weise, wie die meisten Teenager ihr Leben kurzfristig leben. Die lernen gar nicht. Die wissen schon alles, die brauchen nichts mehr lernen. Aber ich habe eben auch gelernt durch meine eigenen Fehler. Zum Beispiel, im Jahr 1982 war ich auf der Bibelschule in England. Da kam ein Pastor, der hat nur nebenbei zu uns Studenten erwähnt, nächstes Jahr kommt eine Amerikanerin hier auf die Schule und die ist von meiner Gemeinde. Mir hat er nicht gesagt. In dem Augenblick habe ich in meinem Herzen gewusst, das wird meine Frau werden. Hatte eigentlich kein Interesse an einer Frau, schon gar nicht an einer Ausländerin, hatte eigentlich meine Pläne schon fix und fertig geschmiedet, aber ich wusste, das hat Gott zu mir gesprochen. Dann traf sie tatsächlich ein am nächsten Februar auf der Bibelschule, das war im August, als ich diese Zusage vom Herrn bekam, und ich kam und ich wusste, das ist meine Frau. War keine Diskussion. Für mich war das so klipp und klar, dass ich alle Regeln gebrochen habe auf der Bibelschule, einfach um das Wort Gottes selbst so schnell wie möglich zu erfüllen. Ich war noch jung, es war auf dieser Bibelschule absolutes Alkoholverbot, es waren keine Beziehungen erlaubt zwischen männlichen und weiblichen Geschlechtern, man musste sich auf das Studium fokussieren, es war ein Internat, wo wir den ganzen Tag lebten. Mein Geburtstag ist der 8. August, Ihr Geburtstag ist der 9. August. Ich habe ihr gesagt, hör zu, weißt du was, gehst du heute früher mit den Kleidern schon ins Bett und deckst dich gut zu, dass es keiner sieht, und um 11:30 oder 11:45 schleichst du dich aus dem Zimmer und wir treffen uns im Geräteschuppen hinten im Garten. Da habe ich eine Flasche Wein gehabt, was verboten war, habe ich ein schönes Kerzchen gehabt, habe ich einen schönen Diamantring gehabt, für das ich das Geld nicht gehabt habe, dass ich hereingefastet und gebetet habe. Und dann haben wir uns um Mitternacht zwischen ihrem und meinem Geburtstag da ganz schön auf der Bibelschule verlobt. Das Tolle daran war, dass als wir da gerade so saßen mit dem Gläschen Wein und einem Kerzenschein, ging die Tür auf und der Direktor der Schule kam herein. Er schaute auf uns, wir sind am schmutzigen Erdboden gesessen, er schaute uns nur so an und sagte, mal schauen, wie ihr das morgen der restlichen Leiterschaft erklären werdet. Und ging wieder zu. Er war so nicht der Direktor, sondern der Supervisor, sagt man da so im Englischen, der so die Aufsicht über die Studenten gehabt hat. Naja, ich habe meine Verlobte angeschaut und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Dann habe ich mir gedacht, na weißt du was, ich kann auch ohne dem Diplom Gott dienen, aber dich brauche ich dazu. Also entscheide ich mich für dich und gegen das Diplom. Die waren mir dann doch gnädig und ich bin ein bisschen vernünftig geworden. Ich habe mir gedacht, bevor der was betzen kann, stehe ich früh auf und laufe in die Direktion und bekenne meine Sünden gleich einmal ordentlich. Und das habe ich auch getan, worauf die gesagt haben, ja, uns war es von Anfang an klar, dass Gott euch zwei zusammen geführt hat. Also wir schmeißen euch nicht aus der Bibelschule, aber haltet euch getrennt. In 3 Monaten kriegst du eh dein Diplom und dann gehst du eh weg. Schön auseinanderbleiben. Das haben wir dann auch gemacht. Dann waren wir verlobt, im August 83. Aber plötzlich ging alles in die Brüche. Alles. Im 84er Jahr war unsere Verlobung aufgelöst. Sie war in Amerika, ich war in Österreich und ich habe die Welt und das Leben nicht mehr verstanden. Für mich ist alles auseinandergefallen. Ich habe nur mehr geheult, wurde depressiv und habe Gott angeklagt. Gott, du hast mir doch so gib und gar gesagt, das ist meine Frau. Warum passt das jetzt nicht? Warum geht alles schief? Warum ist alles kaputt? Und. Bis ich dann Folgendes gelernt habe. Die Verheißung Gottes und der Zeitplan Gottes der Erfüllung sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Und ich habe die Verheißung Gottes klar bekommen, bin aber ihr vorausgeeilt wie Jakob, der sich den Ismael dann selbst in die Welt geschaffen hat, anstatt Gott zu erlauben, seine Verheißung in meinem Leben zu erfüllen. Und als ich das dann gelernt und klar gesehen habe, habe ich einfach alles loslassen und gesagt, Herr, ich danke dir. Obwohl ich nicht weiß, wo sie ist, obwohl ich keinen Kontakt habe, das war ja noch nicht die Zeit der Handys. Damals gab es ja noch gar keine Handys, keine E-Mails und so weiter und so fort. Und 1 Minute Telefonat nach Amerika kostete damals, das waren noch Schillinge, 40 österreichische Schillinge. Das waren so fast 3 Euro. Das war viel Geld vor 30 Jahren. Ich wusste auch gar nicht, wo in Amerika sie war. Aber eins war mir klar, wenn Gott es verheißen hat, ich werde diese Frau heiraten und ich werde auch nicht selbst im Fleisch jetzt versuchen, diese Verheißung zu erfüllen und ich werde geduldig auf den Zeitplan Gottes im Glauben warten. Und plötzlich stand sie vor mir. Plötzlich unerwartet. Ich ging nach England zurück, weil ich gebeten wurde, dort zu lehren und zu predigen. Und sie war in Amerika. Und als sie in Amerika saß, sprach Gott eines Tages zu ihr, ich möchte, dass du zurückgehst nach England für 1 Monat. Sie stieg in den Flieger, flog zurück nach England und stand plötzlich dort vor mir. Und einige Monate später haben wir geheiratet und sind seit 26 Jahren wunderbar glücklich verheiratet. Aber wisst ihr, was ich daraus gelernt habe? Wir dürfen den Zeitplan Gottes nicht vorauslaufen. Wir müssen glauben, dass wenn Gott uns eine Prophetie gibt, Gott wird sie auch erfüllen. Wir müssen diesen Glauben haben, aber wir müssen auch verstehen, dass die Uhr Gottes eben anders tickt. Wir müssen eben zu diesem Punkt kommen, zu diesem Erwarten und Warten und Festhalten an der Verheißung, aber wir dürfen uns keinen Ismael im Fleisch erzeugen. Was Gott sagt, wird Gott auch tun. Und da brauchen wir die Weisheit des Heiligen Geistes. Wann nämlich müssen wir Werke des Glaubens tun? Wann aber einfach geduldig warten im Glauben auf die Erfüllung der Verheißung Gottes? Und das kann dir nur der Geist Gottes zeigen und anleiten und mitgeben. Diese Weisheit müssen wir uns von Gott holen. Er hat ja alle Weisheit. Christus ist uns geworden, Weisheit und Erkenntnis. Und Christus lebt in uns. Wir haben alles zur Verfügung, was wir brauchen. Aber es ist wichtig, dass wir wirklich zu dem Punkt kommen, wo wir einfach vor Gott stehen und sagen, okay Herr, muss ich Glaubensschritte tun? Oder muss ich einfach geduldig warten und dir erlauben, das zu deiner Zeit zu erfüllen? Ich habe mit Leute, mehrmals haben Leute zu mir gesagt, Weißt du, Reinhard, ich habe eine Verheißung bekommen, dass Gott mich verwenden wird im Übernatürlichen und in der Krankenheilung. Aber ich erlebe keine Wunder. Ich frage dann oft, wann hast du das letzte Mal deine Hände auf einen Kranken gelegt? Und die sagen dann, na, das mache ich nicht. Da habe ich eigentlich Nervosität davor. Ich warte, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Und da müssen wir ihm verstehen, wann müssen wir im Glauben handeln? Abraham ist der Zeit Gottes vorausgelaufen, hat den Ismael in die Welt gesetzt. Aber Isaac wäre auch nicht gekommen, wenn sein Glaube keine Werke gehabt hätte. Ihr verheirateten Leute, versteht, was ich hier damit meine. Glaube ohne Werke ist tot. Und das war eben auch so, dass wir müssen Werke haben für unseren Glauben, aber wir dürfen die Werke nicht im Fleisch tun, damit wir uns dann keinen Ismael in die Welt setzen. Gott wird tun, was er uns versprochen hat. Gott wird immer zu seinem Wort stehen und wir müssen diesen Glauben haben. Ich möchte noch etwas anderes sehr Wichtiges mitteilen, nämlich nicht nur über die Prophetie und das prophetische Reden und das Weissagen, sondern dass wir ein prophetisches Volk sein sollen. Ich bin überzeugt davon, dass jeder Christ, jede Gemeinde soll ein prophetisches Volk sein. Jede Gemeinde soll einen Ausdruck haben von einem prophetischen Volk und prophetischen Leuten. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht einfach, dass wir alle weissagen, obwohl das von der Bibel her klar, ganz klar für mich ist, dass jeder Christ weissagen kann und weissagen soll. Und das wisst ihr ja, das wurde euch ja eindringend gelehrt, also darüber möchte ich heute nicht reden. Aber ein prophetisches Volk drückt sich durch gewisse Merkmale aus. Erstens, es sieht Dinge aus göttlicher Sicht. Weißt du, was du mit den Augen deines Herzens siehst, wird dein Leben, deine Entscheidungen und deine Zukunft unwahrscheinlich bestimmen und beeinflussen. Mir ist so bewusst worden in den letzten Jahren, dass was ich mit den Augen meines Herzens sehe, ist die Realität. Und ich muss mich oft entscheiden, den Augen meines Herzens zu glauben und nicht den natürlichen Augen zu glauben. Ich sage jetzt nicht, dass wir Vogelstrauß spielen sollen. Ich sage nicht, dass wir einfach sagen sollen, nein, das ist alles nichts wert, was wir sehen. Aber was ich euch sagen möchte ist, dass wir die Realität der geistigen Welt oft gar nicht als 100% real annehmen und darin leben. Die geistige Welt ist völlig real. Sie ist absolut real. Das, was wir nicht sehen mit unseren natürlichen Augen, ist ganz real. Ich habe vor kurzem wo gepredigt, ich weiß nicht mehr wo, und habe folgende Aussage getätigt. Bei Gott gibt es gar nichts Übernatürliches und bei Gott gibt es gar keine Wunder und Gott tut gar keine Wunder. Daraufhin haben mich die Leute alle groß angeschaut. Das war auch so eine charismatische Gemeinde. Die haben mich einmal ganz kurz angeschaut und von oben nach unten gemustert und theologisch versucht, das einzuordnen. Und dann habe ich es folgendermaßen erklärt. Ich habe gesagt, schau, ist Gott ist offen, danke. Das hat schon jemand gut vorausgearbeitet. Doch nicht. Also ich habe es aufgeschraubt, aber wieder fest zugeschraubt. Du bist aber stark. Habt starke Frauen hier in Deutschland. Daraufhin habe ich die Frage gestellt, ist Gott natürlich oder ist Gott übernatürlich? Was sagt ihr dazu? Übernatürlich. Wenn ein übernatürliches Wesen Übernatürliches tut, ist es dann für ihn übernatürlich? Ist doch normal, oder? Also von Gottes Sicht gibt es die Wunder gar nicht. Er arbeitet einfach entsprechend seiner Natur. Er tut einfach das, was für ihn ganz normal ist. Es ist für uns immer so erstaunlich und wie gewaltig, wie Gott Wunder tut. Aber wisst ihr, prophetische Leute, ein prophetisches Volk, sehen Dinge aus Gottes Sicht. Die beginnen Dinge ganz anders zu sehen, als die natürlichen Augen es sehen. Und das müssen wir uns bewusst sein. Wir brauchen offene Augen unseres Herzens. Ein Gebet des Apostel Paulus, der gesagt hat, immer wenn ich an euch denke, zur Gemeinde in Ephesus, Immer wenn ich an euch denke, bitte ich, dass Gott die Augen eures Herzens erleuchte. Wir brauchen Augen unseres Herzens und wir müssen auch nicht nur die Augen unseres Herzens geöffnet und erleuchtet haben, wir müssen auch glauben und vertrauen, dass das, was die Augen unseres Herzens sehen, tatsächlich real ist und wahrhaftig ist. Daran gibt es nichts zu rütteln. Die geistige Welt ist normal, sie ist real. Und wir müssen Dinge mit unseren Augen sehen, die Gott uns in unser Herz gegeben hat. Zum Beispiel, wie siehst du deine Umstände? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, in Deutschland gibt es ja Probleme. Aber bei uns in Österreich ist das ganz anders. Ich habe seit vielen Jahren kein Problem mehr gehabt. Seit vielen, vielen Jahren habe ich kein einziges Problem in meinem Leben gehabt. Ihr schaut mich heute Morgen alle so entgeistert an, so als ob ich Dinge sagen würde, die gar nicht stimmen. Ich muss mich wieder erklären. Wenn ich auf die Umstände schaue mit den natürlichen Augen, sehe ich Probleme. Da ich mit den Augen des Herzens schaue, sehe ich nur Gelegenheiten. Jedes Problem ist eine Gelegenheit für Gott, sich zu bewahrheiten, zu seinem Wort zu stehen. Mein Leben ist in seiner Hand, nicht in meiner Hand. Ich habe mein Leben losgelassen, ich habe es ihm völlig hingegeben. Es ist verborgen mit Christus in Gott, Kolosser 3, Vers 3. Nichts kann mich aus seiner Hand reißen, nichts und niemand in der Welt. Mein Leben gehört ganz ihm, es ist ihm ganz verschrieben, ich lebe nicht mehr für mich selbst. Vor etwa 5 Wochen saß ich zu Hause auf meinem Bett mit meiner lieben Frau, kurz bevor ich meine Reise nach Europa und Brasilien angetreten habe, saß auf dem Bett mit ihr und ich habe gesagt, Liebling, ich habe in meinem tiefsten Herzen nur 2 Wünsche. Und du bist nicht einer davon. Das hat ihr sehr gut getan, weil ihr schaut mich wieder so empört an. Was ist denn heute Morgen los? Als meine Frau mich geheiratet hat, habe ich zu ihr gesagt, Mädchen, wenn du einen Mann möchtest, der dich mehr liebt als alles andere in der Welt, hast du den falschen Mann, weil ich werde Jesus immer mehr lieben als dich. Daraufhin sagte sie mir, genau so einen Mann wollte ich und für so einen habe ich gebetet, der Jesus immer mehr lieben wird als mich. Also daher war das für sie okay, dass ich das gesagt habe. Ich habe gesagt, ich habe 2 tiefe Sehnsuchten in meinem Herzen. Die eine ist, ich möchte ein Mann sein, der liebt. Einfach liebt. Jeden Menschen, dem er begegnet, die Liebe Gottes bringt. Ich möchte meine Feinde lieben, ich möchte die lieben, die mich hassen. Ich möchte einfach lieben. Ganz einfach lieben. Wo ich hinkomme, wem ich treffe, einfach die Liebe Gottes zeigen. Und das zweite ist, ich möchte mein Leben richtig verschwenden für Jesus. Ich will keinen Tag für mich leben, ich will nichts für mich haben, ich will nicht für mich selbst leben, ich will nicht für meinen Dienst leben, ich will nicht leben, um mich groß zu machen, ich will einfach nur mein Leben völlig für Jesus verschwenden. Und wenn wir unser Leben Jesus ganz verschrieben haben, dann ist unser Leben in der Hand des Herrn. Das heißt, jeder Umstand, jedes Problem, jede Schwierigkeit ist eine Gelegenheit für Gott. Aber wir sehen oft unsere Umstände mit den natürlichen Augen, daher sehen wir was? Wir sehen Probleme, wir sehen Schwierigkeiten, wir sehen Dinge, die uns im Weg stehen. Aber wenn wir mit unseren Augen des Herzens schauen könnten, wenn wir wirklich geistliche Augen haben, um sehen zu können, dann würden wir ganz klar sehen, dass es gar keine Probleme mehr gibt in unserem Leben. Es gibt nur mehr Gelegenheiten. Alle Dinge müssen zu meinem Guten mitwirken. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ich liebe Gott, ich bin berufen nach seinem Vorsatz und in meinem Leben muss alles zusammenwirken zum Guten. Das heißt, es gibt kein Problem in meinem Leben. Es gibt nur mehr Gelegenheiten. Ihr kennt sicher die Geschichte sehr gut von Apostelgeschichte 16, wo Paulus und Silas im Gefängnis waren. Sie waren im Gefängnis, weil sie haben da einen Dämon ausgetrieben, der hätte nicht so ausgetrieben sollen werden von der Sicht der anderen Menschen. Und sie landeten im Gefängnis. Und die Bibel sagte, um Mitternacht Ihre Füße waren in Stock eingesperrt, ihre Rücken wurden blutig geschlagen. Es war ja nicht so ein nettes Gefängnis, wo sie Fernseh und Dusche hatten und wo es ihnen gut ging. Ich kann mir so das Gespräch gut vorstellen zwischen Paulus und Silas. Wenn sie in der heutigen Zeit gelebt hätten, in der westlichen Welt, dann wäre das etwa so abgelaufen. Also Paulus, wie geht's dir denn heute? Also mir geht's gar nicht gut. Der Rücken tut mir so weh und ganz blutig bin ich da und ich kann mir meine Füße nicht bewegen und es juckt und das alles schmerzt mir. Wie geht's dir denn, Silas? Ja, also weißt du, die Ratten knabbern an meinen Zehen und ich kann meine Füße nicht bewegen. Das ist wirklich abscheulich hier. Wir haben Gott so gedient. Wir haben alles richtig gemacht. Warum verlässt Gott uns jetzt? Wo ist er? Warum lässt er uns hängen? Warum gibt er uns durch diese schwierige Zeit hindurch keine Hilfe? So in etwa hat das Gespräch oft stattgefunden von vielen Menschen, die ich kenne und auch manchmal meines. Aber wie war Paulus und Silas? Ein typisches Beispiel, sie sahen mit den Augen ihres Herzens. Um Mitternacht, Vers 25, Apostelgeschichte 16, Vers 25, um Mitternacht, da lobten und priesen Paulus und Silas Gott. Wie kannst du mitten unter solchen Umständen ohne ihn und sein Keyboard und ihn und seine Gitarre Lobpreis machen? Wie geht das denn überhaupt? Sie lobten und sie priesen Gott, keine Ahnung. Es geht so, weil sie mit den Augen ihres Herzens gesehen haben. Sie sahen nicht Probleme, sie sahen Möglichkeiten für Gott. Und die Bibel sagt, als sie Gott lobten und priesen, geschah was? Ein Erdbeben, die Gefängnistüren öffneten sich, der Kerkermeister bekehrte sich und Großartiges geschah. Ich habe mich oft gefragt, wie hat Gott doch dieses Erdbeben ausgelöst? Und ich habe da meine eigene Theorie, Theologie darf man nicht sagen, weil das ist keine Theologie, es ist eine Theorie. Ich muss hier aufpassen, was ich hier sage, weil hier ist ein Theologe vor mir und ich bin nur ein ganz einfacher Steirerbur. Aber auf jeden Fall, darum habe ich meine Theorie. Nach meiner Theorie ist das so abgelaufen. Die Bibel sagt, der Himmel ist der Thron Gottes. Die Erde ist sein Fußschemel. Und ich kann mir vorstellen, als Gott da am Himmel saß und darunter schaut, wie die spielen, hat er halt so mitgeklopft mit seinem Fuß, weil die Musik da so laut war. Und plötzlich sagt Gabriel zu ihm, aufpassen. Und er sagt, ups, das war ein bisschen zu fest. Was haben wir hier denn wieder gemacht? Ist doch plausibel, oder? Total überzeugend. Eben, na, weil ich es auch biblisch untermauern kann. Der Thron, der Fußschemel, die Musik, hat alles gepasst. Aber wisst ihr, wenn es darum geht, ein prophetisches Volk zu sein, es ist gut, dass wir uns nach Weissagen ausstrecken, es ist gut, dass wir nach den Gaben trachten, es ist gut, dass wir prophetische Worte wollen, das ist alles gut. Aber wir müssen auf ein höheres Level kommen und als prophetisches Volk zu leben beginnen. Wir müssen beginnen, mit den Augen unseres Herzens zu sehen und das, was wir mit den Augen unseres Herzens sehen, tatsächlich als Wahrheit und als Realität anzuerkennen. Und dann werden wir es auch in unserem praktischen Leben erleben. Ihr kennt sicher die Geschichte von 2. Könige Kapitel 6, wie der König Aram Krieg führen wollte gegen Israel und die Schlachtpläne wurden dem König Israels immer verraten vom Elisa. Und wie der König Aram sagt, na was ist denn da los, haben wir einen Verräter? Sagen sie, nein, der Prophet, der verratet dem König, was du geheim in deiner Bettkammer berichtest. Daraufhin schickte dieser König eine bewaffnete Armee hin. Und in der Früh war alles umstellt und umzingelt und der Diener vom Propheten schaut beim Fenster raus und sagt, oh du liebe Zeit, jetzt geht's uns dreckig. Jetzt haben wir Probleme. Daraufhin spricht der Prophet ein einfaches Gebet. Herr, öffne ihm die Augen. Und was sah er? Er sah die Engel um ihn herum und er sah, dass die Dimension im geistlichen Bereich ja größer und stärker und mächtiger ist als alle irdischen Heere dieser Welt. Und darum, wir müssen immer beten: Herr, öffne mir meine Augen, mach mich zu einem prophetischen Menschen. Nicht einem Menschen, der überall präzise weissagen kann, sondern mach mich zu einem prophetischen Menschen, zu einem, der mit den Augen seines Herzens sehen kann, zu einem, der so wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat: Hebt doch die Augen auf und schaut, die Ernte ist weiß. Sie ist weiß. Wisst ihr, wir müssen mit unseren Augen des Herzens sehen, jeden Umstand, wir müssen die Gemeinde, wir müssen alles, was wir sehen, mit den Augen unseres Herzens sehen. Ich bin ein bisschen so, habe ein bisschen so persönlich, jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, wie ich das artikuliere, weil jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis, aber ich werde, hoffe, ihr versteht mein Herz hier. Aber ich habe ein bisschen so persönlich Probleme damit, wie viele Christen, ich habe gar keine Ahnung, wie ihr dazu steht, aber viele Christen, wie sie mit dem ganzen Problem der Homosexualität umgehen. In Amerika sind die Christen großteils bekannt dafür, dass sie die Schwulen hassen. Ich möchte dafür bekannt sein, dass ich sie liebe. Und ich möchte sie mit den Augen Jesus sehen und mit geistlichen Augen. Ich arbeitete bis vor kurzem in einem Restaurant. Ich arbeite in unserer kleinen Stadt in einem italienischen noblen Restaurant als Kellner. Ich mache das aus dem Hauptgrund, weil ich liebe den Bezug zu den Menschen. Ich möchte die Ungläubigen gern Kontakt haben. Und bis Dezember habe ich dann noch gearbeitet. Ich bin zwar sehr viel unterwegs, aber sobald ich nach Hause gekommen bin, bin ich gleich wieder ins Restaurant gegangen, habe mir die Schürze umgeschnallt und habe dort gearbeitet. Und habe dort wunderbar den Leuten dienen können, habe dort Leuten prophetische Worte weitergegeben, die gar nicht Christen waren und so weiter und so fort. Und da kam auch immer ein Pärchen rein, die waren lesbisch, die waren bekannt in unserer kleinen Stadt. Wir wohnen ja im amerikanischen Bible Belt, wo bei jeder Ecke eine Kirche und eine Gemeinde ist und die auch teilweise verböhnt sind, weil sie eben, wenn du Alkohol trinkst, kommst du in die Hölle. Ich habe zu ihnen immer gesagt, kommt und predigt das mal in Österreich. Dann sind die Gemeinden leer, nicht voll. Und die, da waren immer diese zwei Lesben. Und diese waren, und ich hab gesagt: Herr, ich will ihnen die Liebe Jesus zeigen. Ich will ihnen zeigen, dass du sie anders siehst, als viele Menschen sie sehen. Und habe jedes Mal, wenn ich ihnen, sie waren regelmäßig im Restaurant, einmal in der Woche circa, jedes Mal, wenn ich dran war, auf sie eben beim Tisch zu dienen und sie zu bedienen und bewirten, dann habe ich einfach das Allerbeste gegeben und sie nur so mit Liebe überschüttet. Und eines Tages gingen diese zwei Damen mit Anfang 30 raus bei der Tür und sie stoppten. Und die eine sagt zu mir: Darf ich dich bitte umarmen? Mich als Mann! Und ich habe es so richtig fest gedrückt. Und dann sagte sie zu mir: Du bist der erste Mann, für den ich Respekt habe. Der erste Mann. Und ich habe zu meiner Frau gesagt: Die lade ich jetzt nach Hause ein. Koch ihnen ein gutes Essen, spiel Karten, trinke ein gutes Gläschen Wein mit ihnen. Ich habe einen Freund in einer Gemeinde in Atlanta. Da hat sich vor 2 Jahren eine Dame bekehrt mit 28 Jahren, die ihr Leben lang lesbisch war. Ihr ganzes Leben lang. Und ich habe mit meinem Freund, dem Pastor, geredet. Und so am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen: Was sehen wir? Sehen wir eine lesbische Frau oder sehen wir jemand mit den Augen unseres Herzens? Eine Frau, die eine glückliche Ehe führen kann. Ja, aber wie geht dann das? Die ist 28 Jahre und war immer lesbisch. Was sehen wir? Was sehen wir? Wenn wir Berlin anschauen, was sehen wir? Wenn wir unsere Mitarbeiter anschauen, was sehen wir? Wenn wir unsere Hauskreise anschauen, was sehen wir? Wenn wir Gemeinde anschauen, was sehen wir? Wir müssen mit den Augen unseres Herzens sehen. Diese 28-jährige Dame ging einen schwierigen Weg durch. Als ich letztes Mal dort war, vor einem Jahr, da hatte sie gebeten, ob wir Zeit haben können für sie, meine Frau und ich. Wir luden sie zum Essen ein, wir saßen 5 Stunden mit ihr und sie sagte zu mir: Reinhard, bitte kannst du beten, dass Gott mir einen Mann schenkt? Mir sind die Tränen gekommen. Und dann sagte sie aber ein bisschen Angst habe ich schon, weil ich habe in meinem Leben lang noch keinen Mann geküsst. Was sehen wir? Im Jänner schickte sie mir eine SMS. Sagte, Reinhard, schick mir deine E-Mail-Adresse. Ich möchte dir ein Foto schicken von dem Mann Gottes, den ich heiraten werde. Was sehen wir? Wir müssen die Leute um uns herum mit den Augen unseres Herzens sehen. Wir müssen unsere Dinge und unsere Umstände mit den Augen des Herzens sehen. Ein reicher Fabrikant vor vielen, vielen, vielen Jahren in England wollte seine Geschäftstätigkeiten erweitern und schickte einen Manager nach Afrika, um zu sehen, ob es in Afrika einen Markt gibt für Schuhe. Kennt ihr die Geschichte? Eine alte Geschichte schon, die hat mein Papa schon vor 30 Jahren von der Kanzel erzählt. Dieser Mann ging nach Afrika und kam zurück und sagte, es gibt keinen Markt für Schuhe, weil die Afrikaner tragen keine Schuhe. Daraufhin schickte er einen zweiten Manager, der kam zurück und sagte, das ist der beste Markt für Schuhe, jeder braucht Schuhe. Was war der Unterschied? Der andere hat anders gesehen als der erste. Wir müssen ein prophetisches Volk sein. Wir müssen mit den Augen unseres Herzens schauen. Unsere Umstände, unsere Situationen, unsere Gemeinde, unsere Stadt. Prophetische Leute schauen mit den Augen ihres Herzens. Zweitens, prophetische Leute sehen weiter als die Gegenwart. Wie viele Menschen stecken in der Gegenwart fest? Hör mir zu. Ich weiß, wie die Vergangenheit uns verletzen und kaputt machen kann. Weiß ich. Ich wurde als Kind über mehrere Jahre hindurch sexuell missbraucht und vergewaltigt. Mit 12 Jahren hatte ich meinen ersten Selbstmordversuch hinter mir. Mein Leben war voll von Bitterkeit, voll von Hoffnungslosigkeit. Mein Leben war kaputt und zerstört. Fällt mir kein deutsches Wort ein. I don't want to belittle. Verniedlichen, danke. Ich will nicht verniedlichen, wie sehr unsere Lebenserfahrungen uns verletzen kann. Aber im Kreuz Jesu Christi haben wir alle eine Zukunft. Das Kreuz bringt jedem Menschen eine Hoffnung und eine Zukunft. Aber viele Menschen sehen die Zukunft nicht. Die sehen nur mehr ihr Jetzt und ihr Jetzt und ihr Jetzt und ihr Jetzt und die Vergangenheit. Und die blicken nicht auf und schauen nicht in die Zukunft. Gott sagt in Jeremia 29, Vers 11, ich möchte dir sagen, welche Gedanken ich für euch habe. Gedanken der Hoffnung und der Zukunft. Und wisst ihr, und das ist ja das Schöne am prophetischen Dienst, dass Gott uns eine Zukunft zeigt. Dass Gott spricht zu uns und Gott bringt Hoffnung in unser Herz. Und Gott spricht zu uns über unsere Zukunft. Aber auch im prophetischen Dienst. Wie oft bin ich nach Hause gegangen und es hat mir das Herz wehgetan. Weil Menschen nicht mit den Augen ihres Herzens geschaut haben. Und auch trotz der prophetischen Worte Menschen sich geweigert haben, die Zukunft zu sehen und an die Zukunft zu glauben. Wie oft habe ich erlebt, dass Menschen ihre Herzen verschlossen haben. Die waren so verschlossen und Gott sagt ihnen, was für eine Zukunft er hat. Und trotzdem gehen sie hinaus bei der Tür. Na, ich weiß nicht, ob das wirklich sein kann. Ich weiß nicht, ob Gott das für mich tun kann. Ich weiß nicht, ob er das so. Ich weiß nicht, wenn du nur wüsstest und wenn du nur. Wir haben eine Zukunft. Ein prophetisches Volk sieht die Zukunft, glaubt an die Zukunft und ist fest davon überzeugt, dass wir mit Gott immer eine Zukunft haben. Egal was unsere Vergangenheit ist, egal was unsere Gegenwart ist, mit Gott haben wir eine Zukunft. Wir müssen an unsere Zukunft glauben. Wisst ihr, meine Zukunft ist nicht abhängig von der Wirtschaftslage. Sie ist nicht von der Wirtschaftslage abhängig, weil mein Gott über der Wirtschaft steht. Ich habe vor kurzem eine Predigt gepredigt, die ganz neu ist, über übernatürliche Versorgung. Ich möchte euch etwas sagen. Mein Gott ist in der Lage, übernatürlich zu versorgen. Wenn du die Bibel ein bisschen durchstudierst, wenn Gott spricht, dann versorgt Gott. Das Öl rinnt nicht aus. Das Mehl geht nicht aus. Manna fällt vom Himmel. Fische gehen ins Netz. Der Fisch geht an die Angel mit der Goldmünze im Mund. Und. Die Bibel ist voll von übernatürlicher Versorgung Gottes. Wir müssen glauben, dass Gott größer ist als alles, was uns die Nachrichten sagen, als alle Zukunftsprognosen dieser Welt. Wir haben eine Zukunft. Nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf dieser Welt. Und prophetische Leute sehen die Zukunft und die glauben an die Zukunft. Jeder Mensch, den du begegnest, hat eine Zukunft. Jeder Kranke, den du begegnest, hat eine Zukunft. Ich weigere mich, mir eine Theologie zuzuordnen, wo Gott nicht heilen will. Weigere mich. Ich war 12 Jahre lang krank. Die Ärzte haben gesagt, ich muss mein Leben lang mit Schmerzen leben. Während ich krank war und Schmerzen hatte, während ich mich oft festhalten musste beim Pult, um zu predigen, habe ich für die Kranken gebetet und mit Mut verkündigt, Jesus heilt die Kranken. Wir können unsere Theologie nicht auf die Umstände aufbauen, auf die Erfahrungen aufbauen und auf Dinge aufbauen, die wir nicht verstehen. Wir haben eine Zukunft. Wir sind ein prophetisches Volk und als prophetisches Volk dürfen wir mutig und kühn an die Zukunft glauben, die Gott für uns hat. Jeder Mensch hat eine Zukunft. Drittens, ein prophetisches Volk nimmt sich Zeit, von Gott zu hören. Wisst ihr, wir alle wollen von Gott hören, wir wollen Gott erleben, wir alle wollen im Prophetischen aktiver sein und mehr Salbung haben und. Aber ich möchte dir etwas sagen. Wir müssen wirklich lernen, die Disziplin zu haben und uns Zeit zu nehmen, von Gott zu hören. Es geht Gott um eine Beziehung mit dir. Es ist keine technische Sache. Okay, jetzt lerne ich, so kann ich von Gott hören und das mache ich schon flott so nebenbei. Gott möchte immer mit uns kommunizieren. Aber Gott geht es viel mehr um eine Beziehung mit dir, als darüber nur Information von ihm zu empfangen. Gott möchte, dass wir sein Herz spüren und nicht nur seine Information bekommen. Und wir müssen lernen, prophetische Leute nehmen sich Zeit in der Gegenwart Gottes. Die lernen, wo der Knopf ist, der was ausheißt. Die lernen, wie man diese Dinge abschalten kann. Es ist in unserer Zeit ja besonders schwierig mit iPhones und iPads und das und jenes und alle möglichen technischen Raffinessen, so gut und hilfreich sie sind, ist es oft so schwer, einfach alles weg und auszuschalten und uns Ruhe zu nehmen, in die Gegenwart Gottes zurückzuziehen und einfach in der Stille vor ihm zu sitzen und sagen, Gott, ich muss dich hören. Prophetische Leute nehmen sich bewusst diese Zeit. Die suchen die Gegenwart Gottes, die suchen sein Angesicht. Und wir müssen uns einfach lernen, wirklich Zeit zu nehmen. Wie viele Gebete sind nur Monolog und nicht Dialog? Kennt ihr die Geschichte von der Frau, die vor dem Scheidungsrichter stand? Und sie sagte zu dem Scheidungsrichter, jetzt bin ich seit 29 Jahren verheiratet. Und mein Mann hat mir kein einziges Mal gesagt, dass er mich liebt. Ich lass mich scheiden. Daraufhin ist der Richter ganz empört, weil der Ehemann schien ein ganz netter Mann zu sein. Und blickt ihr den Mann an und sagt, na stimmt das so? Haben Sie das wirklich nicht getan in 29 Jahren? Der Mann sagte, ja, das stimmt, euer Ehren. Daraufhin fragt der Richter, ja warum haben Sie in 29 Jahren Ihrer Frau nie gesagt, dass Sie sie lieben? Der Mann sagte, ich hab's eh versucht, aber sie hat mich nie zu Wort kommen lassen. Das war jetzt, gestern waren die Männer dran, heute sind die Frauen dran. Jetzt haben wir wieder Ausgleich geschaffen. Aber wisst ihr, bei Gott ist es oft auch so. Gott sagt, ich wollte dir doch eh was sagen. Du lässt mich nie zu Wort kommen. Und prophetisches Volk, prophetische Leute nehmen sich Zeit. Einfach Zeit, von Gott zu hören. Einfach in seiner Gegenwart zu sein. Und einfach hören auf das, was er sagt. Prophetische Leute lernen sich voll und ganz auf Gott verlassen. Wisst ihr, das Vertrauen und der Glaube sind zwei verschiedene Sachen. Wir müssen lernen, uns 100% auf Gott zu verlassen. Einfach so richtig fallen lassen in seine Arme. Paulus hat das offensichtlich verstanden. Paulus hat gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich was? Stark. Wenn ihr wüsstest, wie oft ich gebetet habe, Gott, bitte mach mich zum schwächsten Prediger der Welt. Bitte, mach mich zum schwächsten Mann der Welt. Denn wenn ich so richtig schwach bin, dann kommt deine Stärke erst zur Vorschau. Ich will nicht stark sein, ich habe kein Interesse, ich habe lang genug probiert, stark zu sein. Das ist so mühsam, das ist so anstrengend. Man muss so hart arbeiten und am Ende kommt nichts heraus dabei, zumindest nichts, das einen Wert hat. Aber Leute, die wirklich prophetische Leute sind, die kommen zu einem Punkt, wo sie einfach wirklich schwach sind und ganz auf Gott verlassen. Weil sie Gott in seiner Größe sehen und erleben. Weil sie erleben, ich kann einfach mich fallen lassen und Gott wird auf mich gut aufpassen. Mein Leben ist tatsächlich in seiner Hand. Ich vertraue ihm, ich verlasse mich ganz auf ihn. Wir sehen mit den Augen unseres Herzens. Wir sehen die Zukunft und glauben auch an unsere Zukunft. Wir lernen uns Zeit zu nehmen, von Gott zu hören. Wir verlassen uns voll auf Gott und vertrauen ihm 100%. Und eins der schwierigsten Dinge, die ein prophetisches Volk lernen muss und die prophetische Leute unbedingt lernen muss, ist das. Sie vertrauen Gott 100%ig, auch wenn Gott schweigt. Das ist oft eines der schwierigsten Dinge für prophetische Leute und für Leute, die im Prophetischen aktiv sind und die gewohnt sind, im Prophetischen zu leben und im Prophetischen zu wirken und im Prophetischen zu handeln. Was ist, wenn Gott schweigt? 2. Könige 4 erzählt eine ganz tolle Geschichte vom Propheten Elisa. Die Frau hat den Propheten ja ein Kämmerlein eingerichtet. Ihr kennt diese Geschichte bestimmt und der hat dann immer wieder bei dir eingekehrt. Und dann hat der Prophet ihr einen Sohn versprochen. Und tatsächlich, die Frau wird schwanger, bekommt ein Kind. Dann eines Tages ist dieses Kind am Feld. Und dieses Kind sagt plötzlich, mein Kopf. Und bricht zusammen und stirbt. Ist euch die Geschichte bekannt schon, ne? Dann ist der Prophet unterwegs mit seinem Diener und die Frau sagt, sattelt die Eselin, wir müssen sofort den Propheten holen. Und als der Prophet diese Frau von der Ferne sieht, sagt er folgende Aussage zu seinem Diener. Er sagt, geh, lauf ihr entgegen und frag, was mit ihr los ist, denn der Herr hat es mir verborgen. Der Prophet Elisa mit der doppelten Salbung von Elia sagte, der Herr hat es mir verborgen. Und wisst ihr, es gibt Zeiten in unser aller Leben, wo der Herr uns Dinge verbirgt. Es gibt Zeiten, wo wir haben gelernt, die Zukunft zu sehen. Wir haben gelernt, mit den Augen des Herzens zu sehen. Wir haben gelernt, uns Zeit zu nehmen, von Gott zu hören. Wir haben ein geschultes Ohr. Wir verstehen Gott, wir hören Gott. Wir lernen, seine Stimme zu kennen. Wir genießen seine Gegenwart. Wir leben im Vertrauen. Wir sind so richtig schwach und lassen uns fallen. Aber plötzlich redet er nicht. Das ist eine der schwierigsten Zeiten im Leben von prophetischen Leuten. Aber wir müssen lernen, in diesen Zeiten richtig zu handeln. Wir müssen lernen, in diesen Zeiten nicht zu verzweifeln, nicht aufzugeben und auf keinen Fall daran zu zweifeln, dass Gott sehr wohl redet und reden will. Wir müssen lernen, in den Zeiten der Stille, im Vertrauen auf Gott, unser Leben weiterzuleben. Ich lag vor einigen Jahren auf meinem Bett am Abend, war kurz vorm Einschlafen und habe so gebetet und nachgedacht noch kurz und meine Bibel gelesen. Und plötzlich merkte ich, wie der Geist Gottes so zu mir sprach. Und gab mir so diesen Anstoß: Reinhard, ich möchte, dass du absolutes Vertrauen lernst. Es hat mich etwas überrascht, absolutes Vertrauen, Herr, ich vertraue dir doch. Und was ist absolutes Vertrauen, Herr? Und habe dann so mit dem Herrn geplaudert: Herr, bitte bring mir absolutes Vertrauen bei. Was meinst du damit, absolutes Vertrauen? Und dann gingen meine Gedanken an das Kreuz. Als Jesus am Kreuz hing, rief Jesus diese schrecklichen Worte aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da gibt es verschiedene theologische Meinungen darüber. Einige Theologen sagen, er war tatsächlich von Gott getrennt, weil die Sünde der Welt auf ihn lag und er selbst zur Sünde wurde. Andere Theologen sagen, das kann nicht sein, weil Gott von Jesus nicht trennbar ist, weil Jesus Gott ist und er hat es einfach so empfunden. Für mich ist eigentlich egal, was jetzt die wirkliche Wahrheit ist. Die Tatsache ist, von Jesus Sicht aus war er verlassen von Gott. Darüber gibt es keine Diskussion. Jesus hang am Kreuz und derjenige, der von Anfang an, von aller Ewigkeit in der Gegenwart Gottes war, der niemals von Gott getrennt war, der hing jetzt am Kreuz und plötzlich hat ihn sein eigener Vater verlassen. Was sagte er kurz danach? Mein Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Und der Herr sagte zu meinem Herzen: Das ist absolutes Vertrauen. Wenn du dich von mir verlassen fühlst, wenn deine Gebete nicht beantwortet sind, wenn der Himmel über dir nur schwarz ist, wenn du nicht mehr fühlst, dass ich da bin, nicht mehr merkst, dass ich hier bin, wenn alles drunter und drüber gehst, wenn du nicht mehr verstehst, warum du dich plötzlich verlassen fühlst, doch von tiefstem Herzen heraus schreist: Mein Gott, mein Leben ist in deiner Hand. Ich empfehle mein Leben in deine Hand. Und ich möchte in diesem Vertrauen leben. Und prophetische Leute müssen lernen, in Phasen und in Zeiten, wo Gott schweigt, in Phasen und in Zeiten, wo unser Glaube geprüft wird, wo der Himmel still ist, wo wir nichts mehr verstehen, müssen wir Folgendes sagen: Mein Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich weiß nicht, warum du nicht redest. Ich weiß nicht, warum ich dich nicht höre. Ich weiß nicht, warum du mir das verborgen hast. Aber eins werde ich tun. Ich werde mit den Augen meines Herzens blicken. Ich werde an meine Zukunft glauben. Ich werde mir immer Zeit nehmen, von dir zu hören. Und ich werde dir absolutes Vertrauen schenken. Jetzt in dieser Zeit, wo ich dich unbedingt hören möchte, aber dennoch nicht höre, gebe ich dir absolutes Vertrauen. Gott sehnt sich danach, dass wir ihm absolutes Vertrauen schenken. Es ist der Wunsch seines Herzens, dass wir ihm vertrauen. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Namen Michael Sullivan kennen. Mike Bickle sagt euch sicher was. Von Kansas City. Und früher, bevor er das IHOP hatte, als er diese Gemeinde in Kansas City leitete, da haben sich sehr, sehr viele Propheten bei ihm gesammelt und versammelt. Und seine rechte Hand, ein guter Freund von mir namens Michael Sullivan, der hat diese ganzen prophetischen Leute dort geleitet, wie Bob Jones und Paul Kane und John Paul Jackson. Und Mike Sullivan hat viele Jahre mit Mike Bickle gearbeitet und war so seine rechte Hand. Und Mike hat mir einmal eine Geschichte erzählt, die hat mich so tief bewegt. Michael hat gesagt: Weißt du, Reinhard, der Herr hat mir gezeigt, dass er mit seinen Kindern gerne Verstecken spielt. Und er sagte: Kannst du dich erinnern, Michael, als du ein kleines Kind warst, wo du mit deinem Papa Verstecken gespielt hast? Der Vater hat sich versteckt und du konntest ihn nicht finden. Aber sobald du ihn wirklich aufrichtig gesucht hast, hat der Papa alles getan, damit du ihn eh finden kannst. Findest mich eh nicht, Michael, weißt eh nicht, dass ich im Wohnzimmer bin, findest mich sowieso nicht, du kannst mich nicht finden, Michael. Und der Herr hat zu ihm gesagt, ich mache das mit meinen Kindern, weil ich will, dass meine Kinder mich vom ganzen Herzen suchen. Ich will nicht, dass meine Kinder in einer oberflächlichen Beziehung mit mir leben. Ich habe solche Sehnsucht danach, dass meine Kinder mich suchen vom ganzen Herzen. Darum spiele ich mit ihnen Verstecken. Mir hat das persönlich sehr gut gefallen. Und wisst ihr, und wenn Gott mit mir Verstecken spielt, dann schenke ich ihm absolutes Vertrauen und suche ich ihn vom ganzen Herzen. Und prophetische Leute haben gelernt, das zu tun. Wir machen oft so, dass wir uns dann zurückziehen. Naja, Gott ist halt nicht da, also er will nicht von mir gefunden werden. Naja, dann ziehe ich mich halt auch zurück. Aber Gott sagt, nein, verstehst du nicht? Ich schweige, weil ich gerne möchte, dass du mir blind vertraust. Völlig blind vertraust und mich vom ganzen Herzen suchst. Ich spiele Verstecken mit dir. Es ist der Wunsch meines Herzens, dass wir alle, die wir hier sind, dass diese Gemeinde eine prophetische Gemeinde ist. Dass diese Gemeinde mit den Augen des Herzens schaut. Dass diese Gemeinde an die Zukunft glaubt. Nicht an die Zukunft der Gemeinde, an die Zukunft Berlins, an die Zukunft Deutschlands, an die Zukunft Europa. Deutschland hat einen Auftrag für Europa. Einen geistlichen Auftrag, der nach wie vor gilt und steht. Der Auftrag Gottes für Deutschland an Europa ist unangefochten. Im geistlichen Bereich ist er klar etabliert. Gott will und Gott wird Deutschland verwenden, um Europa Liebe, Güte, Wiederherstellung zu zeigen. Das ist der Plan Gottes für diese Nation. Gott ändert seine Meinung nicht. Gott revidiert prophetische Worte nicht. Der Plan steht nach wie vor. Und der Plan Gottes wird nicht ausgefüllt durch irgendwelche großartige christliche Superstars. Der Plan Gottes wird ausgeführt durch seine Gemeinde. Wisst ihr, ich glaube an die Ernte, die Jesus schicken wird, auch nach Europa. Das ist für mich ganz klar. Vor vielen Jahren, vor circa 15 Jahren, hatte ich 3 eindrückliche Erlebnisse, wo Gott mich aus meinem Körper herausholte und in den Himmel holte und wo Gott mir zeigte, was sein Plan über Österreich, Deutschland und Europa ist. Gottes Pläne für Europa sind unangefochten. Gott hat Europa nicht vergessen. Gott hat an Europa auch nicht aufgegeben. Auch wenn sie die Pläne Gottes verzögern, Gott hat seine Meinung nicht geändert. Und Gott hat Deutschland weder aufgegeben, noch hat er Deutschland vergessen. Aber wisst ihr, was Gott tun wird in Europa, davon bin ich persönlich überzeugt. Was Gott in Europa tun wird, wird er nicht durch einige außergewöhnliche, besonders gesalbte Männer und Frauen Gottes tun. Er wird das durch sein Volk tun, welches in Hingegebenheit für Jesus Christus lebt. Diese Menschen werden die Ernte einbringen. Ganz stinknormale Steirerburm, wie ich es einer bin. Ganz einfache Leute, so wie wir sie sind, die ihr Leben Jesus völlig ausliefern. Und die sagen, Herr, ich bin nur ein einfacher Mensch, aber ich liebe dich mehr als alles in der Welt. Und du kannst mein Leben dazu haben, dass du deinen Plan in dieser Generation erfüllst. Solche Menschen sucht der Herr einfach, überall. Und solche Menschen wird der Herr verwenden, um die letzte große Ernte einzubringen. Und du bist dazu berufen, Teil daran zu haben. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Das hat mit deiner Ausbildung nichts zu tun. Das hat mit deiner geistlichen Ausbildung nichts zu tun. Das hat mit der Hingabe deines Herzens zu tun. Sind wir bereit, ein prophetisches Volk zu sein? Sind wir bereit, Ja zu sagen zum Auftrag Gottes an uns? Ich bin es und ich bin überzeugt, ihr seid es auch. Ich spüre euer Herzenshunger und euer Verlangen, dass ihr wirklich dem Auftrag Gottes ein Ja sagen möchtet. Und Gott wird euch nicht vergessen. Und Gott wird auch diese Gemeinde dazu verwenden, um den Fürstentümern und Gewalten in dieser Welt zu zeigen, dass Jesus Christus nach wie vor auf dem Thron sitzt und nach wie vor Herr ist. Ich spüre das, dass was der Herr in dieser Gemeinde tun wird in naher Zukunft, der Herr wird ganz viel Wiederherstellung bringen. Es ist so eine richtige Phase der Wiederherstellung, wo selbst Menschen, die aus dieser Gemeinde weggegangen sind, wird der Herr wiederum zurückbringen. Der Herr wird Menschen, die aus verschiedenen Gründen diese Gemeinden verlassen, und selbst Menschen, die in Bitterkeit weggegangen sind, werden zur Buße kommen, werden umkehren und werden zurückkommen in diese Gemeinde und werden sagen, der Herr hat mich zurückgeführt, ich möchte mein Leben mit dieser Gemeinde leben und ich möchte mein Leben niederlegen, um die Pläne Gottes mit dieser Gemeinde und für diese Gemeinde zu erfüllen. Der Herr gibt euch eine Wiederherstellung in dieser Gemeinde, der Herr wird Menschen herzuführen, der Herr wird auch Ressourcen in diese Gemeinde bringen. Der Herr wird übernatürliche Ressourcen freisetzen, damit sich der Plan Gottes für diese Gemeinde auch erfüllen kann. Der Herr ist fest entschlossen, die Gemeinde auf dem Weg in Berlin zu verwenden, um seine Herrlichkeit darzustellen und seine Pläne und seine Träume und seine Visionen auch erfüllt zu sehen. Und er wird Engel mobilisieren. Im Jahr 2013 wird der Herr Engel mobilisieren, die Ressourcen freisetzen werden und herzubringen werden in diese Gemeinde, damit der Auftrag Gottes auch erfüllt werden kann. Und ich empfinde, Wolfhard, ich sage das in aller Demut und bitte dich, das zu prüfen. Ich empfinde, dass der Herr dir sagen möchte, Josua, nimm dein Land ein. Josua, nimm dein Land ein. Lasst uns beten und dann werde ich, so wie der Herr mich leitet, einigen Leuten von euch noch prophetisch dienen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich spüre die Gegenwart Gottes so stark hier. Das Herz Gottes für Berlin. Gott liebt diese Stadt so unwahrscheinlich. Ihr seid heute Morgen nicht hier, weil ihr einem Österreicher zuhören wollt. Ihr seid heute Morgen hier, weil der Herr euch hierher gezogen hat. Ihr seid heute Morgen hier, weil der Herr euch zusammenfügt als einen lebendigen Leib und verwenden möchte, um seinen Auftrag in dieser Stadt zu führen. Und ich weissage, dass der Herr viele von euch in den kommenden Monaten euer Leben völlig umkrempeln wird und auf den Kopf stellen wird. Der Herr wird eine richtige Entrümpelung stattfinden lassen in vielen von euren Leben. Es sind Dinge, die sind in eurem Leben. Hebräer 12, Vers 1 sagt, darum, weil wir so von einer großen Wolke von Zeugen umgeben werden, lasst uns alles loslassen, was uns hindert und die Sünde, die uns so leicht anhängt und den Lauf laufen mit Ausdauer. Und es sind Dinge, die in eurem Leben sind, die sind nicht sündhaft, die sind keine Sünde, die sind einfach hindernd. Und der Herr beginnt eine Entrümpelungsphase im Leben dieser Gemeinde und in vielen Leben von euch. Diese Monate, die auf euch zukommen, werden Entrümpelungsmonate sein, wo der Herr seinen Finger in euer Leben legen wird und wo der Herr sagt, das will ich haben und das will ich haben und das will ich haben. Und wo der Schrei eures Herzens sein wird, Herr, ich lasse alles los. Ich lasse alles los. Ich will meinen Lauf mit Ausdauer laufen und ich will die Pläne Gottes in meinem Leben erfüllen. Der Herr wird beginnen, er selbst wird souverän beginnen, Leben zu entrümpeln. Er wird beginnen, Dienste einzusetzen. Er wird beginnen, euch zusammenzufügen in seinem Leib, so wie er es gedacht hat. Einige von euch werden in dem Dienst, in dem sie sind, bestätigt und bestärkt werden. Es wird das Jahr der neuen Salbung werden. Es wird das Jahr der neuen geistigen Autorität werden. Es wird das Jahr, wo ihr sprechen werdet und Türen werden sich öffnen. Es wird das Jahr werden, wo ihr sprechen werdet und Berge müssen sich auf die Seite heben. Aber es wird auch das Jahr werden, wo einige von euch plötzlich merken werden, ich bin im falschen Dienst. Und der Herr wird Dinge zu verschieben beginnen, um jeden so eingesetzt zu haben, wie er es geplant hat und wie er es haben möchte. Denn der Herr bereitet euch zu, das Land einzunehmen und seine Pläne und seine Visionen zu erfüllen. Vater im Himmel, wir danken dir. Herr, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Herr, wir proklamieren heute Morgen, wir sind gerne schwach. Wir sind gerne schwach, damit du, Jesus Christus, stark sein kannst. Herr, wenn wir schwach sind, kommst du zum Zug und wir nehmen voll an, Herr, dass wir in deiner Kraft und in deiner Stärke unseren Auftrag in dieser Stadt, in diesem Land und in diesem Kontinent erfüllen werden. Herr, wir sagen Ja dazu, wir umarmen das, wir ergreifen das. Und Vater, wir sagen von ganzem Herzen, verwende uns so, wie du es haben möchtest. Vater, wir legen unsere eigenen Pläne und Bedürfnisse völlig auf den Altar. Wir lassen es los. Wir sagen, Herr, setz uns ein, wo du willst. Verwende uns, wo du willst. Gebrauche uns, wo du willst. Wir bejahen deinen Auftrag in unserem Leben, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, nicht für uns selbst zu leben, sondern für deinen Plan in unserem Leben. Herr, wir ordnen alle unsere Wünsche und Willen einfach dir unter heute Morgen. Und wir bejahen deinen Auftrag und deinen Plan, den du für uns hast. Und wir sagen, danke, Jesus. Amen.